geholt. Ich hab mein Geld, ich muss gestehen, ganz anders du verloren. Ich darf keine Buschen sehen und auch keine Kranzen. Ich darf keine Muse hören, dann ist mit mir vorbei. Der Duft von Wein, ein Lied, ein rundes Tanzen, verführen wir jedes Mal zu einer Schlamperei. Heute geht's schön an, hab ich mir geschworen, hab mit mir gewebt und auch die Welt mit mir verloren. Sieh hier am Buschen, reiß mir noch ein Wein, da muss ich rein und los mein alte, alte sein. Der Duft von Wein und Lieder und des Tanzen verführen mich jedes Mal zu einer Schlamperei. Heute geht's schön an, hab ich mir geschworen, hab mit mir gewebt und auch die Welt mit mir verloren. Sieh hier ein Buschen, reiß mir noch ein Wein, da muss ich rein und los mein alte, alte sein. Spiel wieder zu. Die Ohren, die Ohren. wasch schon mein Bier, wie mir gern, wenn du mich hast. Hast gemeint, ja, mein Häusl wird's gelohnt, ja. Ich bau dir aus Zwischenkern gar einen Palast und bleib in mein Hüttel am